الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على صوب جبت الله dem Herrn der Welten und Allahs preisen und heilen nach dem Gesandten Allahs. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 279 und folgende. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, inshallah. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 279. Vers: Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut ihr weder Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Und wenn er, der Schuldner, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Wir hatten angefangen, im letzten Mal über die Verse zu reden, in Bezug auf die Zinsen, Ar-Riba, auf Arabisch Ar-Riba, und hatten erwähnt, dass dies im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen in Bezug auf ihr Vermögen verlangt hat. Er hat von ihnen verlangt, dass man den Menschen hilft, wenn sie Geld benötigen oder irgendwas benötigen, dass man ihnen Sadaqat gibt, Spenden gibt, und dass man auch sein Geld reinigt, indem man Zakat hergibt, die Pflichtspende. Und diejenigen, die Zinsen nehmen und geben, sie machen im Grunde genommen genau das Gegenteil. Und deswegen ist auch die Strafe umso schlimmer. Denn wenn man eine Sache unterlässt, die eine Pflicht ist, dann ist die Strafe schlimm. Und je wichtiger oder je verpflichtender eine Sache ist, dass man sie erledigt, desto schlimmer ist es, wenn man sie unterlässt. Deswegen ist das Schlimmste, dass man die Säulen des Islam unterlässt. Die schlimmsten Taten, die unterlassen kann, sind die Sachen, die Allah einem zur Pflicht gemacht hat. Und deswegen sind Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Taten am liebsten, die er einem zur Pflicht gemacht hat. Er sagte in einem Hadith Qudsi, kein Diener nähert sich mir durch eine Tat mehr als durch eine Tat, die ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Und dann sagte er subhanahu wa ta'ala über die freiwilligen Taten, dass man, er sagte, und der Diener nähert sich mir mit den freiwilligen Taten so lange, bis ich ihn liebe. Also das ist der Unterschied. Allah subhanahu wa ta'ala liebt zwar die freiwilligen Taten und derjenige, der diese Taten verrichtet, allerdings, wenn man allerdings sind Allah subhanahu wa ta'ala die Pflichten viel, viel lieber als die freiwilligen Taten. Und beides zusammen macht den vollkommenen Gläubigen aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte gewarnt vor den Zinsen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns in den Hadithen ebenfalls gewarnt und uns klar gemacht, was Zinsen sind. Und dass Zinsen, dass es verschiedene Arten von Zinsen gibt. Und dass man dementsprechend auch wissen muss, was diese Arten von Zinsen sind, damit man nicht in eine von diesen Kategorien hineinfällt. Oder wenn man handelt, muss man wissen, was die Arten von Zinsen sind, damit man eben nicht mit Zinsen handelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Vers 278, im letzten Vers vom letzten Mal: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Denn bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen verboten worden sind, gab es ja noch Zinsgeschäfte, die am Laufen waren. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt sie, dass sie eben ab jetzt nicht mehr Zinsen nehmen und geben sollen, und hat ihnen mit der Hölle gedroht, wenn sie weitermachen, wie wir im Vers 275 gesehen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im 279. Vers: Wenn ihr es aber nicht tut, also nicht die Zinsgeschäfte unterlasst, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Und der Krieg ist angesagt von Allah und seinem Gesandten, im Jenseits sowieso, weil er ihnen mit der Hölle droht, und im Diesseits vom Imam der Muslime. Vom Imam der Muslime, der nämlich solche Leute bekämpft. Der solche Leute zu bekämpfen hat, die Zinsen nehmen und geben damit zu tun haben. Und warum wird ihm der Krieg erklärt? Entweder weil er ein abscheulicher Sünder ist oder weil er schon ein Abtrünniger ist. Denn wir haben gesagt, in dem Vers 275 hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wer aber rückfällig wird am Anfang, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, wer aber rückfällig wird, jene sind die Insassen des Höllenfeuers. Sie werden darin bleiben. Und da haben wir darüber gesagt, bei diesem Vers, dass es sich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit gemeint hat, dass sie ewig in der Hölle bleiben werden und nicht mehr herauskommen werden, weil sie ungläubig sind, dann ist das unproblematisch, weil sie ja, wie zuvor erwähnt, gesagt haben, dass Allah das Zinsnehmen erlaubt hat. Das Zinsgeschäft erlaubt hat. Und wer das Zinsnehmen geben für erlaubt, erklärt es ungläubig. Unproblematisch, ungläubig. Unproblematisch sage ich von der Aqide her, vom islamischen Glauben her. Also ist zweifellos ungläubig geworden. Wer allerdings damit handelt und weiß, dass es verboten ist, er ist derjenige, der eine der großen und gewaltigen Sünden begeht und ist ein Muslim, aber über den man natürlich Angst hat oder Sorgen macht, dass er nicht dann noch andere Sachen tut, die dann tatsächlich zum Unglauben führen. Denn manche Gelehrten haben gesagt, dass gerade diese Verse, die darauf hinweisen, wie bei Zinsen oder bei Mord, wo Allah ihn mit der Hölle angedroht hat und dass sie dort bleiben werden in der Hölle, dass es darauf hinweist, dass jemand, der solche Sünden begeht, dass diese Sünden eine Ursache dafür sind, dass er nachher ungläubig werden wird. Dass er nicht durch diese Sünde ungläubig wird, aber er wird danach Sachen begehen, die ihn zum Unglauben führen. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns davor. Und er hält uns an, dass wir genau das Gegenteil machen sollen, nämlich spenden und Zakat geben. Und das ist die Möglichkeit, wie wir uns von diesen Sünden sehr weit entfernen können. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten aus ansagen. Noch ein kleiner Hinweis. Bei Al-Bukhari ist überliefert über Ibn Abbas radiallahu anhuma, ein Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und einer der sieben Sahaba, die sehr viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. Er sagte, dass der Gesandte Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, die letzten Verse, die auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden sind, sind die Verse über die Zinsen. Die letzten Verse, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden sind die Verse über die Zinsen. Denn wir wissen, dass der Koran nicht schlagartig auf einmal herabgesandt worden ist, sondern er ist von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart worden. Wem hat das auf dem gegebenen Koran oder gelehrten Koran? Jibril alayhi salam. Und Jibril alayhi salam ist in einer Nacht, und zwar Laylat al-Qadr, in einer Nacht im Ramadan, von Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Koran bis zum untersten Himmel heruntergeschickt worden. Und der Koran ist dann in diesem untersten Himmel geblieben. Und dann ist er schrittweise verteilt auf etwa 23 Jahre auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden. Und es gibt also im Koran eine chronologische Reihenfolge, wie die Verse herabgesandt worden sind. Und es ist nicht die Reihenfolge, die wir heutzutage vorfinden. Die Reihenfolge, die wir im Koran heutzutage vorfinden, ist nicht die Reihenfolge, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran offenbart bekommen hat. Mit anderen Worten, Surat al-Fatiha ist nicht die erste Sura. Wir wissen alle, die erste Sura oder die ersten Verse, die herabgesandt worden sind, sind Surat al-Alaq. اقرا باسم ربك الذي خلق. Diese ersten vier Verse, je nach Überlieferung, sind die ersten Verse, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden sind. Und die Fatiha eben nicht. Erst später. Und dementsprechend gibt es, wenn es erste Verse gibt, gibt es auch letzte Verse, die herabgesandt worden sind. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt, dass diese Verse, die auf dieser Seite jetzt hier finden, sind die letzten Verse, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat. Und das weist unter anderem darauf hin, dass diese Verse natürlich nicht abrogiert worden sind. Also dass diese Verse gültig sind und die Gesetze, die darin beinhaltet sind, gültig sind. Und wir werden gleich noch am Ende sehen, was der allerletzte Vers von diesen allen Versen ist, der herabgesandt worden ist. Aber die letzten Verse überhaupt sind diese, wie Al-Bukhari ibn Abbas überliefert hat. Und selbstverständlich hat Ibn Abbas in diesem Hadith nicht gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir das mitgeteilt, aber wir gehen davon aus, dass Ibn Abbas radiallahu anhuma das so vom Propheten gelernt hat oder dass er es so mitbekommen hat. Warum? Weil das ist eine Sache, die hat er einfach miterleben können oder nachfragen können, andere Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder es gehört zu einer Angelegenheit des Verborgenen, würde ich jetzt aber nicht sagen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er einen Vers offenbart bekommen hat, hat er die Sahaba radiallahu anhum gerufen zu sich und ihnen mitgeteilt, was die Verse sind, die herabgesandt worden sind, und hat diejenigen Schreiber von seinen Freunden angeordnet, dass sie den Koran aufschreiben sollen. Und deswegen gehört das nicht unbedingt zum Verborgenen, was die allerletzten Verse sind, sondern der Prophet hat ja den Leuten den Koran abschnittweise vorgetragen. Und jedes Mal, wenn etwas herabgesandt worden ist, hat er ihnen es mitgeteilt und aufschreiben lassen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Ibn Abbas radiallahu anhu diese Sache mitbekommen hat oder gelernt bekommen hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt, wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. Das bedeutet, man leiht ja normalerweise, oder was bei den Zinsgeschäften der häufigste Fall ist, dass jemand, eine Person A, Geld ausleiht, zum Beispiel 100 Euro ausleiht, und dann mehr als 100 Euro zurückhaben möchte. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wenn du das gemacht hast und du jetzt mitbekommen hast, dass das verboten ist, dann was dir zusteht, ist dein Grundvermögen, mehr nicht. Das heißt, genau diese 100 Euro stehen dir zu und kein einziger Cent mehr als das. Und wenn das Geld oder wenn dieser Handel schon abgeschlossen ist, das heißt, vor 5 Jahren habe ich das einmal gemacht, habe 100 Euro ausgeliehen und 110 zurückbekommen und möchte mich jetzt Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden, dann ist die Sache auch vorbei. Und ich muss nichts irgendwie zurückgeben, sondern dieses Geschäft ist abgeschlossen. Dieses Geschäft ist abgeschlossen und Allah subhanahu wa ta'ala wird einem inshallah vergeben, wenn man sich ihm reuevoll zuwendet. So, Allah sagt, so tut ihr weder Unrecht, indem ihr Zinsen nehmt, noch wird euch Unrecht zugefügt, indem ihr weniger als das Grundvermögen, weder wird euch Unrecht zugefügt, indem ihr weniger zurückbekommt, als das Grundvermögen, was ihr der anderen Person ausgeliehen habt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn er, der Schuldner, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Wenn er, der Schuldner, also der das Geld ausgeliehen hat, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Man soll also demjenigen, dem man Geld ausgeliehen hat, und man hat ja mit ihm ausgemacht, du musst das Geld zurückbezahlen, nach 2 Monaten, nach 1 Jahr, was auch immer. Wenn dieser Zeitpunkt dann eingetroffen ist, dann, und wenn man dann merkt, dass der Schuldner das Geld nicht hat und er es nicht begleichen kann, dann soll man ihm noch mehr Aufschub gewähren. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Allah sagte das. Diese 2 Möglichkeiten hat man. Die dritte Möglichkeit ist die verbotene. Und darüber gibt es einige Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über die Vorzüglichkeit einer Person oder der Tat, einer Person Aufschub zu gewähren, die ihre Schulden nicht begleichen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man anzara mu'siran, falahu bi kulli yawmin mithlayhi sadaqah. Er sagte, wer einem Mu'sir Aufschub gewährt, also jemand, der seine Schulden nicht begleichen kann, wer einem Mu'sir Aufschub gewährt, der bekommt eine Tat niedergeschrieben, als hätte er jeden Tag 2-mal so viel, wie er ausgeliehen hat, an Sadaqa hergegeben. Der erhält eine Tat niedergeschrieben, als hätte er 2-mal so viel Sadaqa jeden Tag hergegeben, wie er ausgeliehen hat. Und das ist offensichtlich ein Beispiel dafür, wenn ich 100 Euro jemandem ausgeliehen habe und die Person kann es nicht bezahlen und ich gebe ihm zum Beispiel 10 Tage mehr Zeit, es zu bezahlen, sage ihm 10 Tage bitte, dann bekomme ich für 10 Tage jeden Tag nicht nur 100 Euro, also hätte ich in den 10 Tagen 10 mal 200 Euro gespendet. als hätte ich 2000 Euro gespendet, obwohl ich in Wirklichkeit gar nichts gespendet habe, sondern ich habe einfach der Person mehr Zeit gegeben. Und das ist eine edle Sache. Und der Hadith ist sahih, bei Irwa al-Ghalil und bei Ahmad ist auch über eine gute überliefert worden. Und Abu Huraira, radiallahu anhu ardah, ein geliebter Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch einer der sieben Sahaba, die sehr viele Hadithe des Propheten überliefert haben, er sagte, kana rajulun yudayunun nas, yudayunun nas. Also er erzählt, es gab mal einen Mann, der anderen Menschen Geld ausgeliehen hat. فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. Er sagte zu seinem Diener oder seinem Burschen, der in seinem Dienst gearbeitet hat und der zu den Leuten immer gehen sollte und das Geld dann einsammeln sollte, wenn sie ihre Schulden begleichen konnten. Er sagte, wenn du zu einem Mu'sir gelangst, also jemand, der seine Schulden nicht begleichen kann, dann erlasse die Schulden. Auf dass Allah uns auch unsere Schulden erlässt. Gemeint sind natürlich die Sünden. Und dann sei es in der Hadith weiterhin, فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. Und dann traf er Allah an, also nachdem er gestorben war, und Allah hat ihm dann auch seine Sünden verziehen. Subhanahu wa ta'ala. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari, bei Muslim und in Al-Jama' al-Sahih. Und ebenso, noch ein wertvoller Hadith als dies, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'asiran au wada'a anhu adallahu allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Er sagte, wer einem Mu'asir Aufschub gewährt oder ihm die Schulden erlässt, dem wird Allah in seinem Schatten an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt außer seinem Schatten, Schatten spenden. Und dieser Hadith ist auch sahih bei Al-Jami' und bei Tirmidhi und bei Ibn Majah. Und die Bedeutung ist auch bei Ibn Majah überliefert. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er in manchen Hadithen sagt, wie in diesem einen Hadith, es gibt sieben Kategorien von Menschen, die im Schatten Allahs sein werden, an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Und dann erwähnte er sieben bestimmte Kategorien von Menschen. Dass die Zahl sieben nicht eine eingrenzende Zahl ist, sondern es sind tatsächlich sieben, die er jetzt aufzählt. Allerdings gibt es noch mehr als diese Menschen. Es gibt noch mehr Kategorien als diese Menschen, diese sieben Menschen. Denn wenn man sie verinnerlicht, die sieben Kategorien, Allah a'lam, vielleicht gehörst du zu gar keiner Kategorie von diesen sieben. Und das heißt ja nicht, dass alle Paradiesbewohner nur von diesen sieben Kategorien sein werden. Vielleicht hast du andere guten Taten gemacht. Und dieser Hadith weist darauf hin, es gibt mehr als sieben Kategorien. Aber warum hat er eben die Zahl sieben erwähnt? Das ist ganz edel, nämlich das ist einfacher dann auswendig zu lernen und aufzufassen. Und du weißt dann, weil die Zahl sieben kann man sich einfach merken oder irgendeine Zahl kann man sich einfach merken. Und wenn man dann jemanden zum Beispiel einen Hadith weitergibt und aufzählt, und dann merkt man, oh, da fehlt mir eins oder zwei, dann frage ich jemand anderes, der den Hadith auch gehört hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann erinnert er mich an diejenigen Sachen, die ich vergessen habe. Insofern, die Zahl sieben muss nicht immer bedeuten, dass sie eingrenzend ist, also sich nur um sieben handelt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber darauf weist vieles hin, weil auch in manchen Hadithen heißt es, es gibt drei Eigenschaften eines Heuchlers, und in anderen Hadithen heißt es, es gibt vier Eigenschaften eines Heuchlers und so weiter und so fort. Gut. Wenn er der Schuldner in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet oder wenn ihr es wisst. Und der nächste Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Und dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und dieser Vers ist laut Ibn Abbas, radiallahu anhuma wa ardah, wie wir gleich sehen werden, der allerletzte Vers, der vom Koran herabgesandt worden ist. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erinnert hat, oder die Menschen gewarnt hat vor dem Zinsnehmen und Geben und er hält sie an, das Gegenteil zu tun, nämlich die Schulden zu erlassen und Aufschub zu gewähren, erinnert er die Menschen noch einmal daran, dass, ob sie es tun oder nicht, ist ihnen überlassen. Aber die Tatsache, dass sie nach ihrem Tod auferweckt werden und zu Allah zurückgebracht werden, das ist eine Sache, die sie, darüber haben sie keine Entscheidung. Darüber können sie nichts entscheiden. Und dies ist eben der letzte Vers, den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam überhaupt offenbart worden ist. Seitdem ist die Offenbarung an die Menschen beendet und alles wurde gesagt, was die Menschen wissen mussten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Koran über 600 Seiten offenbart. Und ein schönes Gleichnis kann man aufsagen, wenn zum Beispiel jemand einem anderen einen Brief schreibt. Dann, wenn er ihm eine kurze Mitteilung mitgeben möchte, oder ihn, wie heißt das, einfach Informationen übergeben, dann sagt er vielleicht einen Satz, oder ein Telegramm, oder ein Fax, oder was auch immer. Und was ist aber, wenn man zwei Seiten schreibt, oder drei Seiten schreibt? Je mehr Seiten die Person, eine andere Person schreibt, desto mehr weist es darauf hin, dass die eine Person der anderen etwas mitteilen möchte. Und wenn jemand eine andere Person liebt, dann schreibt sie der andere Person viel, viel mehr als nur ein, zwei Sätze oder Stichworte oder ähnliches. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, hat uns ein Buch offenbart, das aus 114 Suren besteht und von 600 Seiten Umfang ist. In diesem Buch er uns immer wieder daran erinnert, dass wir, im Grunde genommen, uns immer wieder daran erinnert, dass wir zu ihm zurückkehren werden. Und diese Sache ist nicht in unserer Hand, sondern wir werden zurückkehren mit den Taten, die wir begangen haben. Und das hat Ibn Abbas eben überliefert, ist überliefert bei An-Nasa'i. Er sagte, innaha, über diesen Vers, innaha akhiru ayatin unzilat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, dies ist der letzte Vers, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und der Gelehrte Sheikh Ali Rida, hafizahullah, hat gesagt, dass die Überlieferungskette authentisch ist. Und auch Ibn Hajar, rahimahullah, in der Erklärung zu Al-Bukhari sagte er etwas, was darauf hinweist. Und wie sind diese beiden Aussagen von Ibn Abbas im Einklang zu bringen? Das ist unproblematisch. Weil er sagte, die letzten Verse, die offenbart wurden, sind die Versen über die Zinsen. Und das sind sie. Das sind die Verse über die Zinsen. Und der letzte Vers davon, der allerletzte Vers, ist eben وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Und in manchen Überlieferungen heißt es auch, dass die letzten Verse, oder der letzte Vers, der herabgesandt worden ist, ist das Ende von An-Nisa, das Ende von der vierten Sura, in denen Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal einige Sachen klarstellt über das Erbrecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Manche Gelehrten sagen, beide sind als letztes offenbart worden. Es kann sein, dass der Prophet das und das offenbart hat, gleichzeitig. Und andere sagen, was richtiger erscheint, ist, dass die letzten Verse in Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, über das Erbrecht, die letzten Verse sind in Bezug auf die Gesetze. In Bezug auf die Gesetze. Und dieser Vers, 281 von Surat Al-Baqarah, ist der letzte Vers überhaupt. Und was weist darauf hin? Und zwar die Aussage Allahs in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch vervollkommnet. Und dieser Vers beweist, dass das Gesetz abgeschlossen ist, die Scharia abgeschlossen ist. Und die Erbgesetze sind zweifellos ein Teil der Scharia. Und deswegen ist dieser Vers offensichtlich, der Vers, dass Allah diese Religion vollendet hat. Der letzte Vers, oder nach diesem Vers wird nichts mehr kommen, was die Scharia verändert oder etwas hinzufügt. Aber in diesem Vers, 281, gibt es überhaupt keine Veränderungen mehr, sondern es ist eine Sache, die Allah uns schon mitgeteilt hat und noch einmal betont. Und was auch darauf hinweist, dass es der allerletzte Vers ist in manchen Überlieferungen, aber meines Wissens nach gehen sie nicht bis Ibn Abbas und bis einer der Tabi'in nur, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam nach diesem Vers nur noch 9 Tage lebte. Und das weist klar darauf hin, dass gemeint ist eben, dass es der allerletzte Vers ist und nicht der letzte Vers in Bezug auf irgendein bestimmtes Thema. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Und in der Lesart von Abu Amr und Ya'qub und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückkehrt. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat. Wird jedem in vollem Maß das zukommen, was er verdient hat? Allah weiß am besten Bescheid. Allerdings, wenn gemeint ist, dass man für jede Sache zur Rechenschaft gezogen wird oder belohnt wird, dann wissen wir, dass was die Sünden angeht, wir uns erhoffen bei Allah, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und dass nicht jeder zur Rechenschaft gezogen wird für die Sünden, die er begangen hat. Und es Menschen geben wird, die ins Paradies eingehen werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith sagte, dass es 70.000 Menschen gibt aus seiner Gemeinschaft, aus seiner Ummah, die ins Paradies eingehen werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Insofern, aber die guten Taten, jeder Mensch, der Muslim war, wird am jüngsten Tag mit seinen guten Taten belohnt werden. Auch das ist allgemein und relativ. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hat uns klar gemacht und gesagt, wisst ihr, wer derjenige ist, der pleite ist? Und sie sagten zu ihm, O Gesandter Allahs, bei uns gilt jemand als pleite, wenn er kein Geld mehr hat. Und dann sagte er, derjenige, der wirklich pleite ist, und dem es also wirklich dreckig geht, ist derjenige, der am Tag der Auferstehung, aufersteht und seine Taten nimmt er mit sich und gebetet hat und gefastet hat und Zakat gegeben hat und andere guten Taten. Allerdings hat er eine bestimmte Person meinetwegen geschlagen, die andere hat er ungerecht behandelt, den nächste hat er beleidigt, den nächste hat er verflucht und so weiter und so fort. Und dann wird jeder Mensch von ihm seine guten Taten erhalten als Ausgleich. Wenn du jemanden beleidigt hast und er wird am Tag dafür sein Recht bekommen, dann wird er nicht dich zurückbeleidigen am Tag dafür, sondern er wird einfach einen Teil deiner guten Taten nehmen. Und Allah weiß am besten Bescheid, wie viel wert eine Beleidigung ist, wie viele gute Taten sind. Ein Gebet, halbes Gebet, mehrere Gebete, Allah weiß am besten Bescheid. Egal, es ist ewig. Und das weist auch darauf hin, dass obwohl er gute Taten begangen hat, er wurde dafür nicht belohnt. Insofern ist der Vers allgemein und wird durch andere Belege spezifiziert. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet, und dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst die Ungerechtigkeit verboten, und er wird subhanahu wa ta'ala der Richter sein am jüngsten Tag. Und wenn er der Richter ist, subhanahu wa ta'ala, dann wird kein Mensch etwas Ungerechtes zugefügt. Und sodass sogar dass die ungläubigen Menschen, nicht mal die Ungläubigen werden ungerecht behandelt werden. Nicht einmal die Ungläubigen werden ungerecht behandelt werden. Denn wie es auch heißt, wenn du jemandem, mit dem die Muslime zum Beispiel einen Vertrag haben, etwas antust, dann wird Allah, dann wird der Prophet sagt einem selbst der Anwalt des anderen sein am Tag der Auferstehung gegen dich, obwohl du Muslim bist und er ungläubig war oder ist. Und das weist darauf hin, dass am Tag der Auferstehung vollkommene Gerechtigkeit geben wird und jeder Mensch wird das in vollem Maß zukommen, das erhalten, was er verdient hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir eine 5-minütige Pause.